Bevor die jungen Mädchen, die auf Geld aus sind, als Amateurinnen den Markt kaputt machen, lesen wir sie auf. Bevor die jungen Mädchen, die auf Geld aus sind, als Amateurinnen den Markt kaputt machen, I'm not afraid of the dark.

der heutigen Nacht zweifelt niemand jemals wieder meine Kräfte an. Nach der heutigen Nacht spricht man, falls man noch von dir spricht, bloß noch über dein Betteln um den Tod. Und darüber, wie ich an dir barmherzig wie ich war.

Hallo? Ist jemand da unten? Der Clown hat uns hier runtergebracht. Wir können alle fliegen. Wer seid ihr? Ich bin Vicky Burrow. Ich bin Matthew O'Connor. Wir sind die toten Kinder. Thank you. Lara, morgen kommt Doreen. Heute hatte ich Lara. Heute hatte ich Lara. Morgen kommt Doreen.

So I challenge you. My style is the best, and so I challenge you. My style is the best, and so I challenge you. Als ich geboren wurde, war die Welt sehr viel unkompliziert. Es gab eigentlich nur Räuber, Gendarmen. Aber das war nichts für mich. Dann kam der Sommer der Liebe. Haschisch und LSD hielten Einzug. Drogen haben alles verändert. Man darf dabei nicht vergessen, dass diese ganze Affäre Drogen so eines Tages legal sein wird. Und sie werden es nicht Leuten wie mir wissen, nicht wenn sie kapieren wie die Gelder. Nicht mehr die Drogen, verdammt nochmal mehr Jahre. Freizeitdrogen GmbH. Ich bin kein Mensch. Thank you. Ihr befindet euch außerhalb jeder Legalität. Niemand auf der Welt weiß, dass ihr jetzt hier seid. Die Welt da draußen seid ihr gestorben. Orgasmus. Zani. Orgasmus. Zani. Samstagabend und du fühlst dich cool wie ein Gangster oder ein Rockstar. Weißt du, du schlägst damit nur die Langeweile tot. Das ist Peanuts. Eine unbedeutende Angelegenheit. Und du bist so gut drauf, dass du schon dienstags loslegst. Dann mittwochs. Und schon hast dich erwischt. Jeder Klugscheißer im Block sagt dir, dass ihm das nicht passieren kann. Aber das ist nötig. Thank you. Mauern gemetzelt. Die Latte, die Frohe, die Arbeit, sein Maß, der Scheide, Feuer, Feuer, Feuer. Und der Mauer ist wieder Acker und Feld, aber Bündnis an überall. Wir tanzen im Viereck. Hörst du die Paarungsgeräusche aus Berlin? Ficken, ficken, ficken.